Kundgabe 5098. Empfangen durch Bertha Dodder am 1.4.1951. Gottes Führerschaft. Ich selbst will euch führen, und meiner Führung könnet ihr euch sorglos anvertrauen. Wo es euch an Licht mangelt auf dem Wege durch das Erdental, schreite ich vor euch her als leuchtende Flamme, und jede Finsternis um euch wird schwinden. Klar und deutlich liegt der Weg vor euch, der nach oben führt, und in meiner Begleitung könnet ihr nicht fehlgehen. Und willig werden alle mir folgen, die mich lieben. Sie wenden kein Auge von mir, der ich ihnen vorangehe. Sie schauen nicht mehr zurück nach der Welt, die hinter ihnen liegt. Sie kennen kein anderes Verlangen, als mit mir ins Vaterhaus zurückzukehren, das sie einst freiwillig verlassen haben und das nun seine Pforten weit geöffnet hält, um sie wieder aufzunehmen für ewig. Doch nur die mich lieben, folgen mir nach. Ohne Liebe im Herzen erkennen sie mich nicht. Ohne Liebe können sie auch nicht das von mir ausstrahlende Licht sehen. Ohne Liebe streben sie nicht nach oben, sondern sie suchen sich einen breiten Weg, der reizvoller ist, der ihnen immer neue, Herz und Sinne betörende Bilder vor Augen stellt. Ohne Liebe jagen sie Truglichtern nach und sehen nicht, dass der Weg stets tiefer in den Abgrund führt. Und ihnen fehlt der rechte Führer, denn diesem folgen sie nicht nach. Es ist die Liebe, die euch meine Führerschaft annehmen lässet, die euch dann aber auch schützet vor jedem Irrweg, die euch sicher zum Ziel führt und die ihr darum üben sollet am nächsten, bis sie zur hellen Flamme im Herzen auflodert, bis ihr selbst zur Liebe geworden seid und euch das Anrecht erworben habt, von mir geführt zu werden. Wer ratlos an einer Wegkreuzung steht, der braucht nur seinen Blick nach dort zu richten, wo ihm ein mildes Licht entgegenstrahlt. Er braucht nur im Herzen nach dem Führer zu rufen, und ich fasse ihn liebevoll an der Hand und dränge ihn sanft dem rechten Wege zu. Mein Licht wird in sein Herz fallen. Es wird hell in ihm werden. Er wird verstehen, was ihm unklar war. Sein Geist wird ihm Erhellung bringen. Und ohne Zögern wird er tun und lassen, wie es ihm ersichtlich ist als gut und recht. Denn das Licht aus mir leuchtet in ihm und zeigt ihm den rechten Weg. Euch allen, die ihr in Liebe zueinander steht und mich in eurem Herzen traget, euch allen geselle ich mich als Führer durch das Erdenleben zu. Und ihr brauchet nicht zu fürchten, euch jemals zu verirren, so ihr mir einmal das Recht gegeben habt, euch zu geleiten auf eurem Lebenswege. Ihr seid meine kleine Herde, der ich vorangehe als der gute Hirt. Und ich lasse kein Schäflein aus meiner Herde in die Hände des Feindes fallen. Ich bewahre euch vor seinem Einfluss. Ich hüte euch voller Wachsamkeit und lasse nichts Feindliches an euch herankommen. Ich bin euer Beschützer auf jedem Wege, den ihr gehet. Und ich führe euch sorglich über Dornen und Klippen hinweg. Und ob auch der Weg zuweilen unpassierbar erscheint, mit meiner Hilfe überwindet ihr alle Unebenheiten und Schwierigkeiten. Mit meiner Hilfe gelangt ihr sicher und unbeschadet zum Ziel. Ich selbst führe euch ein in das Vaterhaus, das ihr nun ewig nimmer verlasset, weil ich bei euch bin, den ihr liebet und der eure Liebe erwidert bis in alle Ewigkeit. Amen.